Zum 19. Jahrestag der Wahl von Genossen Kim Jong-il zum Generalsekretär der Partei der Arbeit Koreas und zum 71. Gründungstag der Partei der Arbeit Koreas hielten die Funktionärinnen und Mitglieder des Frauenbundes am 6. Oktober im Frauenkulturhaus in Pyongyang eine Versammlung für die Erzählung über die Tugend von Genossen Kim Jong-il ab. Daran nahmen Teil der stellvertretende Vorsitzende des Setka der Partei der Arbeit Koreas, Choi Ryong-hae, und die Funktionärinnen und Mitglieder des Frauenbundes in Pyongyang. Und aus gleichem Anlass gab es am 6. Oktober im genossenschaftlichen Landwirtschaftsbetrieb Jangsan im Kreis Ryongchon Bezirk Nordpyongan ein Festmeeting der Bauern und der Mitglieder des Verbandes der Werktätigen der Landwirtschaft.